Das ist also typisch der Aufhebungsprozess solcher naturwüchsiger Widersprüche von Herrschaftsprozessen. Und es ist nicht, ich wollte das nur mal korrigieren, es ist nicht die Absage de Bors und es ist auch von der Plausibilität her seines dialektischen Denkens nicht die Absage an die, er schreibt später an den Klassenwiderspruch. Der ist latenter denn je, sozusagen, ja, zerstreut ist das Negative dieser Gesellschaft, das ist vollkommen unsichtbar geworden in den 80er, 90er Jahren im integrierten Spektakulären. Und er schreibt dann, sollten wir nach dieser Eklipse, also wie Horkheimers Eclipse of Reason, die Sonnenfinsternis, die Verfinsterung dieser historischen Eklipse, eine Rückkehr der Geschichte erleben, die stillgestellt scheint als Geschichte der Klassenkämpfe, was von noch im Kampf begriffenen Faktoren abhängt und mithin von einem Ergebnis, das niemand mit Sicherheit auszuschließen vermag. Also das macht er als Bedingung für ein Weiterdenken. Wie ist Strategie, wie ist Organisation der Klasse des Bewusstseins, wie ist das Neu-Emportauchen aus dem Zustand des Nichtseins, ja, gesellschaftlich möglich? Das hält er also offen. Das war mir wichtig, das nochmal zu dem ganz, ganz schwierigen Proletariatsbegriff, der unablösbar von der Wertstruktur als fiktivem Zentrum und den fetisch gestalten trinitarischen Formen plus, würde ich sagen, spektakuläre Warenproduktion dann noch, es geht ja immer weiter mit diesem fetisch gestalten, ja, unablösbar der Proletariatsbegriff ist. Das nur noch eines zu Joachim Bruhn, der vor 2-3 Jahren oder so, wir haben auch mit ihm diskutiert, sehr herausgestülpt hat beim Klassenbegriff, dass der antisemitisch, wie sehr der antisemitisch konnotiert ist, so dass es aussah bei Bruhns Darstellung, ich weiß nicht genau, wie sie es liest, ich habe nicht so sorgfältig gelesen, kenne nur von Vorträgen, dass der Klassenbegriff ohnehin ein zutiefst antisemitischer sei. Und der gute Marx, der hätte die Kritik der hegelischen Rechtsphilosophie nur halb gemacht, deswegen hat er den Paragraphen der hegelischen Rechtsphilosophie nicht gelesen, wo das dann klar würde, dass der Klassenbegriff wegzuwerfen sei und dass er irgendwie solche Sachen. Ich möchte, das sitzt einem schwer auf der Brust, solche Vorstellungen, weil er hätte eigentlich nur sagen müssen, da war Marx, war es eben doch der jüdische Selbsthass bei Marx, der ihn trieb und mit seinem Klassenkampf und so, ja, aber das sagt er höflicherweise nicht. Aber dann kriegt es ja Michael Mauke in den 60er Jahren ab, der dieses hervorragende Kompendium der Klassenbegriff bei Marx und Engels geschrieben hat. Also der wirklich nichts mit Antisemitismus, also das müssen wir ja nochmal nachweisen, inwieweit das in dieser Zusammenstellung von Marx und Engels Klassentheorie längst durch das ganze Werk von denen, die er herausgepult hat, ja, der kriegt das dann ab, dass es alles antisemitisch wäre. Gerade und alles waren ja Antisemiten und so. Also so kommt das ein bisschen raus. Und das will ich verhindern, ein so schiefes Bild, wo eben auch wieder zu Rettendes, ja, für die Fetischkritik vielleicht einfach aufgrund dessen, dass selbstverständlich der Klassenbegriff seit der Entstehung aus dem Affekt gegen die französische Revolution und so weiter heraus hoch antisemitisch von hier und von dort ausgeladen war. Das ist überhaupt nicht zu leugnen. Aber deswegen ist auch die Kategorie, also als ideelle Kategorie, als Ausdruck von einer wirklichen, daseinenden kategorischen Widerspruchsbewegung, diese Kategorie Klasse ist natürlich umso ambivalenter. Aber man kann sie ja nicht deswegen einfach suspendieren. Das war mir noch wichtig zum Abschluss so für eine Weiterführung des Streits um den Zusammenhang von Klasse, Wert, Kapital und dem fetischistischen Subjekt-Objekt, wie das aufzukündigen, wie es zu sprengen sei. So, das wieder.